Befreier der Nation. Doch die Lügen bleiben still und Deutschland erntet Spott und Hohn. Tausend Frauen auf dem Gewissen, Mörder Millionen deutscher Kinder. Wer los hat, der sie ermordet und das feiert man immer wieder. Soldaten, Kriegsgefangene, Männer und Väter hat er erhängen lassen, dieser misslungene Volksverräter. Er hat Schuld für tausend Morde, er ist schuldig und angeklagt. Darum feiern wir ihn nicht, diesen rabenschwarzen Tag. Still und stramm gehen sie da nun alle gleich und feiern die USA und vergessen das Deutsche Reich. Tausend Morde kalt und feig, zudem stolzieren sie den Verrat. Ihr seid Mörder, Heuchler, Denunzianten, macht dabei kein Feiertag. Vincent, still und stramm stehen sie da nun alle gleich und feiern die USA und vergessen das Deutsche Reich. Tausend Morde, kalt und feig, zudem stolzieren sie den Verrat. Ihr seid Mörder, feige Denunzianten und kein gerechter Staat. Stark und trotzig ihrem Besatzer hinterher und sie reichen ihm die Hände, als ob er ein guter wär. Über 10.000 der Machtsoldaten hat er umgebracht. Er ist ein feiger Kriegsverbrecher, der heute schmunzelt mit sich lacht. Sich wenden unser Heldenwiederkehr und für alles gibt es Rache, euer Vorhang will immer mehr. Und dann gibt es keine Gnade für die ganzen Volksverräter, stets im Kampfe mit der Fahne und das Zeichen unserer Väter. Stehen sie da nun alle gleich und feiern die USA und vergessen das Deutsche Reich. Tausend Morde, kalt und feig, zudem stolzieren sie den Verrat. Ihr seid Mörder, Heuchler, Denunzianten, macht dabei kein Feiertag. Grinsen, still und stramm, stehen sie da nun alle gleich und feiern die USA und vergessen das Deutsche Reich. Tausend Morde, kalt und feig, zudem stolzieren sie den Verrat. Ihr seid Mörder, feige Denunzianten und kein gerechter Staat. Prinzen, still und stramm, stehen sie da nun alle gleich und feiern die USA und vergessen das Deutsche Reich. Tausend Morde, kalt und feig, zudem stolzieren sie den Verrat. Ihr seid Mörder, Heuchler, Denunzianten, macht dabei kein Feiertag. Prinzen, still und stramm, stehen sie da nun alle gleich und feiern die USA und vergessen das Deutsche Reich. Tausend Morde, kalt und feig, zudem stolzieren sie den Verrat. Ihr seid Mörder, feige Denunzianten und kein gerechter Staat.